Das ist ja furchtbar. Immer wenn das Licht aus war, werden sie alle geil. Und da lachen sie auch noch drüber. Mach dir keine Sorgen, nach der Tournee kennt dich keine Sau mehr. Das ist gut. Ich auch nicht. Story of the innocent lives defeat is silent, it stirs captivate by a moonbeam trained to dispose of your love captivate by the spices lost on the of your mouth and take just another lie calling Bernie and see her returning home from school. Fröhliche Weihnachten. Laughed a long summer winter, leaving paper dreams to fly. Well, the wind whispering, trembling, calling you to dream away. Thank you. Yeah.